wundervoller Welt der elektronischen Musik. Wir haben heute wieder mal nicht Dienstag. Ich habe es nicht geschafft, aber dafür mache ich jetzt den Podcast. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Achso, nee, wir haben ja heute schon Samstag. So, wir sind mittendrin im Wochenende. Naja, whatever. Ich habe ein bisschen lockere Musik für euch hier mitgebracht. Bin mal gespannt, ob es euch gefällt. Okay, zieht's euch rein. Baby's on fire. Baby. Raum. Und zwar, einen Moment, ich sag's euch sofort. Schwerelos. Ja. Könnte man auch so drauf kommen. Davor gab es Super Pitcher, Compact Total 4, Baby on Fire. Und was als nächstes kommt, kann ich euch auch sagen. Der Mond. Und zwar ist das ein Song von Moon Boutica feat. Ich hoffe, bis jetzt seid ihr schon mal gut auf der Reise ins Elektroland. Hier von radio-talentfabrik.de und Grenzfall Radio. Hergestellt im Studio Wedding. Ja, ich will auch gar nicht zu viel erzählen. Jetzt geht's weiter und wir hören uns später wieder. Zentrum steht noch auf dem Programm. Und zwar mit dem Song Silence Eden. Damit sage ich jetzt erstmal, wie gesagt, adieu. Wir benötigen keine hört den Sound und einen Tanzflug. Mehr braucht er mir nicht. Und auch wenn er sich versteckt hat, hinter Wolken und Beton. We'll be right back. gustusan naman, oh. Kala mo kung sino ka. Baka gusto mong ibaong kita sa lupa. Ito sa'yo! Tawa-tawa ka dyan! Sige! Sige pa! Doch am Ende des Tages wird ein Menschen Lego gespielt. Für ein solides Ego-Gefühl. Doch ich habe keine Lust, nach diesen Regeln zu spielen. Das Leben läuft von selbst wie eine verschnupfte Nase. Steh doch mal still, von Phase zu Phase. Mal in Lethargie, einander mal in Ekstase. Bringt es dich zum Hüpfen, denn so läuft der Hase. Das Phase, die geplatzte Blase aus Seife. Vor lauter Faulheit erreicht man nie Reife. Ist nichts, ist alles oder zumindest das meiste. Es ist durchgedreht und zumeist reiste. Wenn du das begreifst, weißt du, dann reiste im Geiste. Ach, ich bleib locker. Dann kann mir nichts passieren. Bleib locker. Und bis auf meine Nerven hab ich nichts zu verlieren. Im Kommen und lass mich gehen. So. Mancher Mann kann das nicht sehen. So. Schreib ich einen Song für die, die mich verstehen. Und alle, die sich an sich vergehen. Drop die Kohle auf den Kopf und schlachte die Sparschweine. Lass euch weiterhin die Sonne aus dem Arsch scheinen. Es gibt viele Arme und ein paar Beine. Der Schwamm ist zu fein gefaltet, es geht nichts mehr rein. Hä? Hast du dich ausgebuddelt, weil das Spiel geschaltet? Verknotet sich dein Hirbelsystem, Schädel spaltet. Dein Dasein mehr ist als der Verstand verwaltet, verliert. Man denkt, man trägt die Verbindung erkaltet. Falls auch Unbekannte sei euch nun versichert, es Entspannung gemein. Wenn man jetzt schon kriegt, das Diktat der denkenden Dichter findet nicht statt, der muss schon auf den Punkt kommen, wenn man nur einen Strich hat. Ich mach mich locker, sonst werd ich verrückt. Der ganze Schrott da ist mir viel zu öde. Drum bleib ich locker und mach da nicht mit. Weil den ganzen Schillen davon wird Mensch blöde. Ach komm, mach dich locker, dann kann dir nichts passieren. Yeah.

läuft hier Toni Latenz mit Aqua. Und anschließend gibt es auch einen coolen Song. Und zwar Best Pharmacy mit Shrifter. Ja. Was soll ich so sagen? Finde ich cool, dass ihr immer noch zuhört, dass ihr immer noch da seid. Ich grüße ein paar Leute, und zwar Toni Latenz, dessen Song wir gerade hören, ganz fett. Ich grüße auch den Kanzler aus Saarbrücken, Peter. Grüße meine Tochter, die dann am Montag 5 Jahre alt wird. Wahrscheinlich wird sie das erst in ein paar Jahren hören, aber das sind wir, vergesst ihr nicht. Ich grüße auch die Tante von meiner Tochter Tatjana und Oma Beate. Ja, ich grüße meine Frau, meinen noch nicht geborenen Sohn Aurelio. Wir wissen seit Montag, dass der Tag voller Erbsen auch kurz zu feiern. Ja, so viel zur meiner Seite, von meiner Seite. Hier geht es jetzt weiter mit fetter Musik und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, es ist wieder mal soweit. Ich habe keine Ahnung, was für geile Musik ich da gerade auflege. Mit Michael. Michael Moore. Michael heißt er auf jeden Fall. Kopf, es gefällt euch. Mal schauen, was wir weitermachen. Bis gleich. Thank you. Geschenke sagen, so, wie geht's euch so? Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Dass all das, was ihr euch so wünscht, in Erscheinung tritt, ist ja nicht immer so. Manchmal, da lebt man einfach so und kriegt dann doch noch Fresse. Aber vielleicht sollte man sich einfach damit zurechtfinden, auf der Autobahn des Lebens fahren und schauen, dass man nicht die Mauer bricht. Immer noch Kraftwerk hier, einfach eine geile Band, man kann sagen, was man will, ey. Du wirst hier und denkst einfach nur geil. Looking so crazy alive. Ja, was soll ich sagen? Ja, hier die Musik ja richtig ab. Richtig Spaß, die Sendung zu moderieren. Podcast statt live. Leider. Wir hoffen, wir finden da wieder einen anderen Weg. Aber ihr seid jetzt hier live dabei als Podcast, live on tape. Roman Kanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Auf Radio-Grenzfall-Elektro. Nee, Quatsch. Jetzt hab ich's verpeilt. Auf Radio-Talentfabrik und Grenzfall-Radio. Genau, das ist es. Das ist, was ich sagen wollte. Ich liebe euch alle. Ja, ich hoffe, ihr mich auch. Wir sehen uns, hören uns, lesen uns. Amur.de. Da könnt ihr mich nachlesen. Aber auch hier hören. Gibt es was Schöneres als Musik? Ich glaube kaum. Gibt es was Schöneres als Musik? Ich glaube kaum. Again, I caught up with all those bionic rats, and I am back on the track with a new move, Vibration for Kids Stuff. So here we go then, one's riding in the musical wagon. Kiddie watching, kiddie fashion. Kiddie, kiddie stuff. Hello, kids. Papa Liskus plays back in the day.

Ja, hört sich doch schon mal ganz gut an. Zieht's euch rein, bis demnächst. someone to blame. Cause no, I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now, your love got me looking so crazy right now, your touch got me looking so crazy right now.